Das erste Wort ist Fake News, Bezeichnung für Falschmeldung, hauptsächlich im Netz. Diese sollen angeblich das politische Status quo angreifen oder eine Wahl manipulieren. Angeblich hat auch Hillary Clinton die US-Wahl aufgrund von Fake News verloren. Momentan versuchen Rechte, diesen Begriff zu kidnappen, vor allem nachdem Donald Trump den Mainstream-Sender CNN folgendermaßen bezeichnete. You are fake news. Sir, go ahead. Das zweite Wort ist Wutbürger. Eine Zusammenlegung der Begriffe Wut und Bürger, vermutlich als Gegenreaktion auf den Begriff Gutmensch. Als Wutbürger werden ältere konservative Menschen bezeichnet, die mit der momentanen Politik nicht einverstanden sind und dieses nach außen tragen. Mitunter werden auch AfD-Wähler oder Pegida-Demonstranten pauschal so bezeichnet. Das dritte Wort ist Rechtspopulismus. Der Begriff kam seit den ersten Erfolgen der Partei AfD auf und wurde ihre permanente Bezeichnung. Der Populismus ist eine politische Taktik, volksnahe Politik zu fordern oder anzubieten, um der größtmöglichen Masse zu gefallen. Obwohl Linkspopulismus genauso existiert, wird dieser Begriff in den Medien kaum oder nie verwendet. Das vierte Wort ist Hate Speech. Hate Speech oder Hassrede ist ein Oberbegriff für Beleidigung oder Volksverhetzung, vor allem im Netz oder auf sozialen Netzwerken. Die Definitionen sind von Land zu Land unterschiedlich und es ist oft sehr schwer festzustellen, wo die Grenze zwischen Hate Speech und Meinungsfreiheit liegt. Viele Kritiker vergleichen diesen Begriff mit der dystopischen Welt, welche in George Orwells 1984 gezeichnet wird. Das fünfte Wort ist postfaktisch. Es wurde von Ralph Keyes in seinem Buch Post-Truth Era geprägt. Das Buch erschien 2004 und beschreibt den Status quo der Gesellschaft, die angeblich nicht mehr an Fakten, sondern nur an Gefühlen interessiert ist. Auf diese Art und Weise erklärt die Linke die Erfolge der Rechtspopulisten. Das waren die Top 5 der linken Kampfbegriffe. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like und abonniert uns. Und wenn es euch pikiert, dass wir nicht die rechten Begriffe gemacht haben, die findet ihr hier.